Fox ist ein Käfer. Er frisst sich unter die Rinde. Er wurst. Der Gastwirt hat keinen Bock auf den Wurstbock, denn der hat Bock auf Wurst. Die Bockwurst hat kein Gesicht, denn die Bockwurst hat keinen juristischen Wert. Bock. Bock. Bock. Bock. Kikeriki. So mach doch keine Wurst. Die Wurst macht. Wenn du sie zerstörst. Bockwurst wird aus Bockwurstieren gewonnen. Oder aus Äpfeln. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Steck die Bockwurst schnell in Knorpel! Mund hinein, steck die Bockwurst schnell in Mund hinein. Ist viel drin. Hirn ist auch drin. Nein. Industrielle Reste werden genommen und in den Wurststöpferich getan. Daraus wird dann Wurst ganz viel und lecker. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, Wurst. Lecker, lecker, Wurst, Wurst, Wurst. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, Wurst ist lecker. In den Mund hinein. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst macht Bock auf Wurst. Bockwurst macht Bock auf Wurst, denn Bockwurst ist gesund. Du nimmst eine Pappe, da schmeißt du so ein bisschen Senf drauf und dann nimmst du die Wurst, flaschst sie dazu und dann noch ein Scheiben Brot dazu oder sowas. Und dann ein unhöflicher Gruß und dann wird das serviert.